Drittens, Ehe und Familie als Keimzelle und perpetuierendes Moment einer freien Gesellschaft. Deren Individualität bedeutet nicht Vereinzelung, sondern Verantwortung für das Ganze sowie Fürsorge für die dem Individuum anvertrauten Menschen. Viertens, Religion als Basis der Erkenntnis des Wertes des Individuums für die langfristige Gewährleistung der Umsetzung des Naturrechtes, welches den Wert des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt der Sinnfrage stellt. Fünftens, Kunst, Kultur und Musik, deren Natur und Wesen die einer Korrespondenz zwischen freier Schöpfung und freiem Schöpfer sind. Sie eröffnen einen Kommunikationskanal, der dem Menschen die Größe und Schönheit der für ihn bestimmten Schöpfung offenbart. Sie motivieren uns zu Größerem, zum Hinauswachsen über den Utilitarismus und Materialismus und auch über unsere eigenen Grenzen. Diese Elemente greifen ineinander, verstärken und bedingen sich gegenseitig und bilden eine Vielzahl sich selbst stabilisierender und verstärkender Regelkreise, die einer freien Gesellschaft auch in Zeiten dynamischer Veränderung Stabilität verleihen. Das funktionierende Ineinandergreifen dieser Komponenten begründet eine Gesellschaft, in der der Mensch frei leben und so seiner Natur als freiem Wesen gerecht werden kann. Sie sind somit die Brücke, welche die beiden Bedeutungen des Diktums »Der Mensch ist frei« miteinander verbindet, nämlich zum einen auf seine Natur und zum anderen auf die Gesellschaftsform bezogen, in der er lebt. Der Gegenpol und Gegenentwurf zu dieser Ordnung der Freiheit, wurzelnd in der Anerkenntnis des Menschen als freiem Wesen nach dem Willen Gottes, ist die radikale Ablehnung beider Konzepte. Die Verweigerung der Anerkenntnis des Menschen hat dabei zwei Stämme, die aus der gleichen Wurzel ihren Lebenssaft ziehen. Um das zu erahnen, müssen wir auch im kosmischen Sinne sehr weit zurückgehen. Die Theologie macht nur spärliche Andeutungen über die Geschichte, die zum Abfall Luzifers, lateinisch Bringer des Lichts, von Gott geführt hat. Es ist von Eifersucht die Rede. Die Frage stellt sich, Eifersucht worauf eigentlich? Eine mögliche Antwort ist die wiederkehrend beschriebene Motivation des Teufels, Gott von der Sinnlosigkeit, ja Dummheit des Geschenkes der Freiheit an den Menschen zu überzeugen. Letztlich geht es darum, Gott vorzuführen, ihm zu demonstrieren, dass nicht er, sondern Satan Recht hat, mit seiner Einschätzung der Sinnlosigkeit, ja Falschheit dieses Geschenks. Die Verführung des Menschen zu bösen Taten, in freier Entscheidung begangen, ihre Steigerung ins schier Unermessliche im Völkermord, ist dabei das präferierte Mittel der Wahl. Dabei ist, das zeigt die Geschichte klar, dass der mit dem freien Willen ausgestattete Mensch umso größere Verbrechen begeht, desto unfreier das Gesellschaftssystem ist, in dem er lebt. Unfreie Gesellschaften beruhen auf der Lüge. Daher müssen sie ein System der Lüge und propagandistischen Manipulation errichten, das den Menschen als unsichtbarer Käfig daran hindert, an ihren realen Gitterstäben rütteln zu wollen.